Mit Musik kann in einem meditativen Zustand das Göttliche mit dem Herzen erfahren werden. Es existiert für jeden individuell durch die Überwindung des Egos und durch ein selbstloses, auf das Spirituelle gerichtete Leben. So das Selbstverständnis im Sikhismus. Dabei muss die Musik selbst eine göttliche Dimension erfüllen, um den Geist zu fokussieren und ein Gefühl von innerem Frieden und Gelassenheit auszulösen. Der Geist schwingt sich auf die Energie ein, auf Shakti, die allmächtig in der Seele Jivatma vorhanden ist. Die erfahrene Wirkung auf den Geist löst den Wunsch nach Wiederholung aus. Der Sikh-Sangit folgt also dem Resonanzprinzip. Zu Definitionen von Seele oder Geist nach modernen Erkenntnissen der Neurowissenschaft sei an dieser Stelle nur am Rande verwiesen. Gewiss ist, dass der äußere Klang vom Sänger und Musizierenden kreiert wird. Er zielt beim Zuhörer auf den inneren Klang. Hier unterscheidet sich die Verwendung der Ragas im Sikhismus nicht von der indisch-klassischen Musik. Bei näherem Interesse zu Ahata, dem äußeren Klang, und Anahata, dem inneren Klang, verweisen wir auf unsere Sendung aus 2011. Sie gibt es in unserem Medienarchiv zum Nachhören unter www.imcradio.net/onlinearchiv. Im Guru Granth Sahib ist Raga Ramkali einer der bedeutendsten Ragas, der 18. im Ordnungssystem. Der emotionale Ausdruck von Raga Ramkali ist Ruhe und Gelassenheit. Ganze 300 Strophen auf 99 Seiten werden Raga Ramkali zugeordnet, von Seite 876 bis 975. Einige Verse nehmen direkt Bezug auf die Musik und Instrumente. Zu den Instrumenten im Sikh Sangit kommen wir nach unserem nächsten Hörbeispiel. Raga Ramkali wird als saisonaler Raga zur frühen Morgenstunde nach Sonnenaufgang gespielt und zur heißen Jahreszeit. Das sind im indischen Monsun die Monate März bis September. Ursprünglich existierten 4 Formen von Raga Ramkali. Heutzutage sind nur noch 2 gebräuchlich. Raga Ramkali ist eine weibliche Raga-Form. Als Ragini gehört Raga Ramkali dem Bhairavi-Tat an. Bhairavi ist einer der 10 Hauptragas im modernen Tat-System. Es wurde von dem Musikwissenschaftler Vishnu Narayan Bhaktande entwickelt. Bhaktande lebte von 1860 bis 1936. Avtar Singh Ragi rezitiert uns aus dem Guru Granth Sahib die Strophe auf Seite 972. Man Ram Nam Ved Man Ram Nam Ved Man Thank you. अंतर बा मनियले जैसे कनक कलाज मनियले मनोराम नाम वेदियले मनोराम नाम वेदियले मनोराम नाम वेदियले. Blicken wir auf die Geschichte der Sigmusik zurück, bemerken wir eine gezielte Auswahl der Instrumente. Die Meister haben sich in ihren Schriften und theologischen Texten auf bestimmte Instrumente festgelegt, um sich von den Yogi-Orten abzugrenzen. Kingri und Bien, Harfe und Flöte, wurden daher nicht verwendet. Vielmehr kam die Rabab als Streichinstrument zum Einsatz und hölzerne und metallene Percussions wie Cymbals, Bridangam, Pakavatsch und Tabla. Die Rabab entstammt ursprünglich der persischen Musik. Sie hat sich im Zuge der Islamisierung bereits im 8. Jahrhundert bis nach Nordafrika, in den Mittleren und Fernen Osten ausgebreitet. Die Größe der Rabab ähnelt der einer Viola. Der Korpus kann aus einer halben Kokosnussschale oder Metall gefertigt werden. Er ist teils mit Kupfer beschlagen und Kuhhaut bespannt. Die einfachen Rababs werden mit nur zwei Saiten bespannt und einem Bogen gestrichen. In der Sigmusik kommen heutzutage auch Saiteninstrumente vor, wie die Sitar oder Sarangi oder das handgetriebene Harmonium. Alle Instrumente haben keinen Solo-Charakter. Sie sollen als Begleitung den meditativen Charakter hervorheben, sich nach dem Ende eines Kirtans beim Zuhörer im Geiste festsetzen und dort klanglich nachschwingen. Die meisten der 31 Ragas im Sri Guru Granth Sahib sind uns aus der indischen Klassik bekannt. Doch gibt es einige wenige Ragas, die ausschließlich in der Sikh-Musik und in der Heiligen Schrift des Sikhs erscheinen. Zu ihnen gehört der 22. Raga Tukkari. Man findet Raga Tukkari also weder in der nord- noch südindischen Klassik, sondern ausschließlich im Sikhismus. Raga Tukkari wird als Morgenraga gespielt. Die Raga vom Tukkari erscheint im Sri Guru Granth Sahib auf 11 Seiten, von Seite 1107 bis 1118. Tukkari ist in der aufsteigenden Skala ein Fünftonraga mit der ersten, dritten bis fünften und siebten Stufe. Die absteigende Skala besitzt alle sieben Hauptnoten. Raga Tukkari vermittelt als Stimmungsbild, als Rasa, die Vorstellung von Schönheit im Sinne von Ornamentik oder Verschönerung. Dr. Gurnam Singh von der Punjabi-Universität in Patiala präsentiert uns den Raga Tukkari aus einer Einspielung aller 62 Ragas, die im Sri Guru Granth Sahib vorkommen. Raga Tukkari findet sich auf der CD Gur Shabad Kirtan aus dem Jahre 2000. Die Playliste zu unserer Sendung erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.imcradio.net/playlists. सर से मना सावन सर से मना घनवर से ऋतु आए घनवर से ऋतु आए सावन सर से मना सावन सर से मना मैं मन तन सब भावे मैं मन तन सब भावे पीर परदेश सिधाए पीर परदेश सिधाए सावन सर से मना सावन सर से घर नहीं आवे मरिए हावे फिर घर नहीं आवे मरिए हावे दामन चमक डराए दामन चमक डराए सेज इकेली खरी दुहेली सेज इकेली खरी दुहेली मरण भया दुख माए मरण भया दुख माए सावन सरस मना सावन सरस मना घन वर्षे ऋत आए घन वर्षे ऋत आए सावन सरस मना हर बिन नींद भूख कहो कैसी बेन हर बिन नींद नींद हर बिन नींद भूख कहो कैसी हर बिन नींद भूख कहो कैसी कपड़ तन न सुखावे कपड़ तन न सुखावे नानक सा सुहागन कंती नानक सा सुहागन कंती फिर कया समावे पिर कायंग समावे सावन सरस मना सावन सरस मना घन वर्षे ऋत आए घन वर्षे ऋत आए In den zurückliegenden Hörbeispielen haben wir die Gurbaniker Tanz, die Lobpreisungen aus dem Guru Granth Sahib, bestimmten Emotionen zugeordnet, wie Ruhe, Gelassenheit, Freude, Trennung und so weiter. Diese Empfindungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Rhythmus, Melodie und den Texten der Hymnen, den Banis. Die 10 Lehrmeister als die Verfasser des Guru Granth Sahib haben neben den 9 bestehenden Emotionen, den Navarasas, noch eine weitere hinzugefügt. Es ist Amritarasa, der ekstatische Zustand, ein Gefühl von Ewigkeit. Der emotionale Zugang zu einem Kirtan ist jedoch keine Willensentscheidung. Zwar schulen Kirtans das individuelle Bewusstsein, wappnen gegen das Böse, unterstützen das tägliche Leben und eine soziale Einstellung und sind eine Quelle der Heilkraft. Im Verständnis des Sikhismus bedarf es aber einer inneren Haltung, einer spirituellen Reifung, um diese Wirkungen zu erfahren. Diese Spiritualität leitet sich aus einer konkreten Lebensführung ab und orientiert sich an dem Vollbringen guter Taten. Guru Arjan formulierte es wie folgt: Durch die Segnung der Heiligen spricht man den heiligen Namen aus. Durch die Gnade der Heiligen singt man einen Kirtan. Es gibt also Ragas für den emotionalen Ausdruck, aber auch saisonale Ragas. Wie das Frühlingsfest Vasant Panchami gibt es den Frühlingsraga Vasant. Im Sanskrit, der indischen Wissenschaftssprache, bedeutet Vasant Frühling. Das hinduistische Frühlingsfest dient der Ehrerbietung der Göttin Saraswati. Saraswati ist die Göttin des Wissens, des Lernens und die Schöpferin des Universums. Die vierarmige Saraswati trägt in den Abbildungen und Skulpturen eine Veena, die indische Laute, und ein Buch als Symbol für die vier Veden. Es sind mündlich überlieferte Texte des religiösen und weltlichen Wissens. Aus der Zeit von 1200 bis ca. 500 vor Christi Geburt. Raga Vasant wird im Frühling zu jeder Tages- und Nachtzeit gespielt, zu den übrigen Jahreszeiten als Spätnachtraga von 21 Uhr bis Mitternacht. Raga Vasant gehört dem Bilawaltat an und erscheint im Sri Guru Granth Sahib als 25. Raga in den vier Strophen auf Seite 1168 bis 1197. Im emotionalen Ausdruck verkörpert Raghava Sant Glückseligkeit. Wir hören nun Avtar Singh Lucky mit dem Raghava Sant in einem 16er Beat, Tental, in 4x4 Gruppen. Die Aufnahme findet sich auf der CD Gurbani Kirtan Parampara Virsa, Volume 1 aus dem Jahre 2002. In the bedroom. Geht's gleich weiter mit Sik Sangit Gurbani Kirtan, die Haupttragers in der Sikh-Musik. Satguru, mera Satguru, Satguru, ji bikhre da, Lang halen mir Satigur Bikade dao Lang hawe mera Satigur mera Satigur mera mera Satigur.